Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo liebe Liebenden und alle anderen. Schon ist auch der März wieder rum und wir stehen mit einem weiteren anarchistischen Monatsrückblick bereit. Die folgenden Themen erwarten euch in dieser Sendung. Refugees protestieren. Camp und Kongress sorgen für Action. Reuse. Aus ehemaliger Schule wird Refugee Strike House und soziales Zentrum. Bei Quergelesen heißt es, Regierung und Opposition sind arm dran. Und Regeneration des Vatikans. Wie geht das? Die Anarchie hat wieder rund um den Globus geherrscht und unser Linktipp führt diesmal nach Mannheim. Beginnen werden wir mit einem Beitrag über Proteste geflüchteter und mit ihnen solidarischer Menschen im südlichen deutschsprachigen Raum. Im Januar-Rückblick unseres Podcasts berichteten wir über die Protestbewegung der Geflüchteten, wobei sich der Fokus unseres Beitrags auf die Proteste in Deutschland bezog. Wir hatten aber auch die Streiks in anderen Ländern und den Refugee Struggle Kongress erwähnt. Demnächst möchten wir einen Sonderbeitrag zu diesem Thema veröffentlichen. Aber jetzt wollen wir euch erstmal etwas über den Kongress vom 1. bis 3. März in München erzählen. Seit März letzten Jahres kämpfen Geflüchtete in den verschiedensten Ländern der Welt gegen Diskriminierung und rassistische Systeme. Menschen, die vor Krieg, Hunger, politischer Verfolgung oder anderen unzumutbaren Lebensbedingungen geflohen sind, um in Sicherheit leben zu können. Angekommen in den sogenannten sicheren Ländern, werden diese Menschen von den Behörden als Flüchtlinge betitelt und es wird ihnen zu dieser Definition ein bestimmter Status am Rand der Gesellschaft zugewiesen. Jeder Versuch, sich in die Gesellschaft, in der sie angekommen sind, einzubringen, wird durch systematische Unterdrückung ignoriert oder verhindert. Die Methoden der Politik werden durch Unterbringen in heruntergekommenen Lagern, Verwehrung des Zugangs zum Arbeitsmarkt oder zur Bildung, der für AsylbewerberInnen geltenden Residenzpflicht und auch durch Abschiebungen deutlich. Das übt enormen Druck auf die betroffenen Menschen aus, welcher sie teilweise bis in den Suizid treibt. Unterteilt in InländerInnen und AusländerInnen werden sie im besten Fall nach dem Zutritt in die Gesellschaft nur als billige Arbeitskräfte betrachtet, die für das Wachstum und die Entwicklung der Länder eine Rolle spielen. Begonnen haben die Proteste gegen diese Asylpolitik im März 2012 in Würzburg mit einem kleinen Zelt. Innerhalb kürzester Zeit folgten viele politische Aktionen, wie zum Beispiel Hungerstreiks, der Refugee Protest March von Würzburg nach Berlin, das Errichten von Protestcamps in vielen Städten Deutschlands, Platz- und Häuserbesetzungen, die Bustour durch Deutschland oder viele große Demonstrationen. Die Streiks wuchsen schnell zu einer großen Bewegung, die sich in ganz Europa verbreitet hat. Um sich gemeinsam auf internationaler Ebene besser organisieren zu können und weitere Ideen zu sammeln, entschieden die Flüchtlinge einen Kongress, den Refugee Struggle Congress, vom 1. bis 3. März in München abzuhalten. Dabei wurden alle Menschen eingeladen, die sich beteiligen und mitarbeiten wollen. Die Bildung von unabhängigen Räten und die Reflexion über die Aktionen des vergangenen Jahres stellten die Hauptziele des bundesweiten Kongresses dar. Etwa 300 Menschen fanden sich am 1. Märzwochenende im Münchner Gewerkschaftshaus ein, um nächste Schritte zu planen und sich auf persönlicher Ebene kennenzulernen, auszutauschen, zu vernetzen, gemeinsam zu diskutieren oder sich gegenseitig zu motivieren. Vor allem Refugees, die aus Ländern außerhalb Europas flüchteten, aber auch viele Aktivistinnen und Unterstützerinnen trafen sich dort. Außerdem traten 10 Übersetzerinnen an, um die Konferenz simultan in diverse Sprachen zu übersetzen. Für die Unterfütterung der theoretischen Basis wurde im Vorfeld ein Zeitplan entworfen. Es gab 5 theoretische Inputs mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zu denen im Nachhinein Diskussionen in Form von Kritik und Analyse geführt wurden. Beispielsweise wurden die Protestzelte in Würzburg und der Protestmarsch nach Berlin thematisiert, aber auch neue Theorien über den gemeinsamen Widerstand, Theorien über BürgerInnen und NichtbürgerInnen, die internationalen Bewegungen und weitere Ideen für die Zukunft aufgeführt. Jedoch wurden des Öfteren Flugblätter von der Bürgerinitiative Ausländerstopp aus einem fahrenden Auto vor dem Gewerkschaftshaus geworfen und die Zivilpolizei drehte ihre Runden und befragte verwirrt TeilnehmerInnen, ob das eine unangemeldete Demonstration sei. Schon im Vorfeld des Kongresses hatte die Staatsmacht ihre Finger im Spiel. Patras Bevansi, einer der Hauptorganisatoren des Protestcamps in Berlin, bekam wenige Tage vor dem Kongress seinen Abschiebungsbescheid vom Landratsamt Passau. Im Protestcamp in Wien, welches wegen der dortigen Situation in der besetzten Votivkirche nur über Videokonferenz mit dem Kongress verbunden war, wurde einer der Wortführer am Donnerstag zuvor in Schubhaft genommen. Die Schubhaft in Österreich ist mit der Abschiebehaft in Deutschland zu vergleichen. Der aus dem Iran geflohene Mohammad Kalali galt von Anfang an als einer der Wortführer des Protests in Würzburg und Mitorganisator des Camps in Regensburg. Nach einem 3-stündigen Prozess vor dem Verwaltungsgericht Regensburg wurde sein Asylantrag abgelehnt. Das zeigt wieder mal, wie politisch motivierte Asylprozesse verlaufen. Non-Citizens, Nichtbürger, ist der Begriff, den die Flüchtlinge am Ende des Kongresses für ihren Status prägen. Zitat: Nichtbürger, diejenigen, die ausgeschlossen sind von dem, was für den Bürger das Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe ist, die sich auf engstem Raum in Gemeinschaftsunterkünften zurechtfinden müssen, die etwa in Bayern immer noch mit überteuerten Essenspaketen anstelle von Bargeld versorgt werden, deren Integration explizit unerwünscht ist und die den Mund zu halten und dankbar zu sein haben dafür, dass man sie doch sowieso noch halbwegs menschlich behandelt. Für die Selbstverwaltung der Proteste war der Refugee Struggle Congress ein großer Schritt. Jetzt gehe es darum, die Leidensgenossen in jedem Lager zu aktivieren, so ein Aktivist vor Ort. Im Sommer 2013 soll in Berlin ein internationales Tribunal gegen die Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Bei diesem Tribunal soll MigrantInnen und Flüchtlingen der Raum und die Zeit gegeben werden, um ihre Klagen gegen die Regierung öffentlich zu erheben. Der Regierung wird vorgeworfen, mitverantwortlich zu sein für die tägliche Generierung von Fluchtursachen, für das Morden an den europäischen Außengrenzen und für das psychische und physische Leid, das Flüchtlinge und Migrantinnen in Deutschland täglich erleben. Es ist geplant, die Klagen und die Beweisführung von drei Gruppen vorzutragen. Von den Betroffenen und ihren Familien, von Fachexpertinnen und von den Selbstorganisationen der Flüchtlinge und Migrantinnen. Organisiert wird es von dem Netzwerk der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen. Nahe des Refugee-Camps in Berlin wurden am 8. Dezember 2012 in der Olauer Straße in Kreuzberg zwei leerstehende Gebäude der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule besetzt. In dem großen Schulhaus, dem Refugee-Strike-House, wohnen derzeit etwa 70 Geflüchtete, welche sich gegen die Unterbringung in Lagern und die Residenzpflicht zur Wehr setzen. In dem kleinen Nebengebäude wurde ein neues soziales Zentrum eingerichtet. Das Irving-Sola-Haus, so der Name des neuen Zentrums, soll ein selbstverwalteter Raum sein, in dem sich Menschen wohlfühlen können, ohne auf diverse Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie oder derartiges zu stoßen. Das Zentrum ist ebenerdig, also barrierefrei zugänglich. Die Räumlichkeiten des IZH können und sollen von Menschen genutzt werden, um Treffen, Stadtteilinitiativen, Konzerte, Workshops oder anderes durchzuführen. Neben der Eröffnungsfeier fanden schon häufig andere Veranstaltungen sowie regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen, zum Beispiel Brunch, Fokü oder Jongliertreffen statt. Wir führten ein Interview mit Menschen vor Ort. Was ist denn das Irving-Sola-Haus genau und was will es sein? Also wir sind ein soziales Zentrum und versuchen, ein Anlaufpunkt für verschiedene Menschen zu sein und versuchen sozusagen auf der einen Seite Anbindung in den Kiez zu bekommen, die Nachbarschaft irgendwie mit in den Aufbau dieses Zentrums mit einzubeziehen und andererseits auch einen Raum für so eine subkulturelle Szene sein und versuchen da ständig sozusagen die Verbindung dieser beiden Bereiche. Und wir bieten sozusagen diese Räume an oder wir haben diese Räume, da finden verschiedene Veranstaltungen statt, es treffen sich einige Gruppen hier, dann gibt es Fokus regelmäßig, dann gibt es diesen Umsonstladen, der, wie ich das Gefühl habe, ziemlich stark benutzt wird, unter anderem von den Leuten aus der Schule, aber auch so von der Nachbarschaft. Und ein Fokus ist auf dem Punkt Barrierefreiheit für dieses Haus, weil das Haus ja, ist erstmal zugänglich. Und also wir sind nicht komplett ein komplett barrierefreier Raum, aber wir versuchen es irgendwie. Und daher halt auch der Name von Irving Sola, der ein amerikanischer Soziologe war und sich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat und selber aktiv war in der Behindertenbewegung. Genau, und ja, wie vorhin schon gesagt wurde, wir versuchen so ein bisschen den Spagat zu schlagen zwischen öffentlicher Besetzung, die Projekte, also den Raum bieten möchte für Menschen, Projekte zu verwirklichen. Wir versuchen ein antisexistischer, antirassistischer Raum hier auch zu sein und wir möchten auch, wir regeln die Sachen eher gegen Spende hier und möchten kein kommerzielles, soziales Zentrum natürlich sein. Und andererseits natürlich wollen wir auch linksradikale Politik hier machen und wollen diesen Raum mit politischen Inhalten füllen und verbinden. Wir hoffen halt, dass der Raum immer weniger sozusagen von unserem Input getragen werden muss, sondern dass Menschen erkennen, dass es diese Möglichkeit gibt, diese Räume ohne Geld halt erstmal nutzen zu können und dann ihre eigenen Projekte hier verwirklichen. Und dazu laden wir auch erstmal alle ein. Ja, wollt ihr mir was über den Tag der Besetzung erzählen? Am 8. Dezember war das. Der Tag der Besetzung, also es war eine große Besetzung und es waren auch viele Menschen da. die Menschen haben sich dann auf dem Gelände hier gesammelt und es kamen dann immer mehr Menschen dazu. Irgendwann gab es auch ein kleines Feuerchen hier auf dem Gelände, weil es auch ein kalter Tag war. Gegen Abend, also irgendwann wurde dann auch vereinbart, dass es gegen Abend Pläne geben soll. Einmal ein großes Plenum in der Gerhard-Hauptmann-Schule in einem großen Gebäude, wo in der Aula dann, ich weiß nicht, um die 200 Menschen sich versammelt haben. Also es hatte einen ganz großen Anklang, hatte ich den Eindruck. Und hier in dem sozialen Zentrum im Irving-Sola-Haus gab es dann auch noch ein kleines Plenum, wo dann besprochen wurde, wie es mit der Besetzung weitergeht. Das war auch nachdem Schulz schon da war und sozusagen die Duldung ausgesprochen hatte für zuerst 3 Tage. Okay, und wie waren denn die ersten Reaktionen von Politik, Medien und Öffentlichkeit? Also ich hatte das Gefühl, dass es total positiv war von allen Seiten. Also was sich jetzt in der Politik so hinter den Türen sozusagen abgespielt hat, können wir natürlich nicht wissen. Aber wir haben ja ziemlich schnell eine Duldung bekommen für erstmal jetzt Ende März. Und jetzt gibt es ja sozusagen nochmal erstmal eine Verlängerung. Und von so Öffentlichkeit hatte ich das Gefühl, dass das Interesse direkt im Kiez erstmal relativ groß war. Also es sind immer Menschen vorbeigekommen im Irving Sola-Haus. Auch beim Eröffnungswochenende waren viele Menschen aus dem Kiez da. Gestern hatten wir nochmal so ein Kiez-Café, wo auch einige hier waren, wo sich jetzt auch einige irgendwie in den ganzen Ablauf irgendwie mit einbringen wollen, eigene Seminare oder eigene Workshops hier anbieten wollen. Auch von der Presse war es eher durchweg positiv. Also es waren sozusagen nicht die Chaoten, die irgendwelche Häuser besetzen, sondern ja halt Menschen, die ein soziales Zentrum eröffnen und dann halt auch ähnliche Reaktionen auf das Refugee Strike House. Und wie ist denn die jetzige Situation? Ihr habt gerade gemeint, ihr habt jetzt nochmal eine Duldung. Könnt ihr mir darüber noch was erzählen? Die erste Duldung würde jetzt Ende März auslaufen. Und eigentlich sollte so eine Art Projekthaus, auch also hauptsächlich jetzt auf die große Schule, bezogen am 1. April eröffnet werden. Das findet jetzt dementsprechend natürlich nicht statt. Und jetzt haben wir erstmal eine weitere Duldung, aber ohne so wirklich festen Termin. Und jetzt gab es so offizielle Ansagen, in denen gesagt wurde, dass wir halt irgendwie auch mit allen Anwohnerinnen und Anwohnern irgendwie eine gemeinsame Lösung finden und auch für alle Platz sein soll in der Schule wie auch hier. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich eine Entscheidung geben, die natürlich wieder nicht die Anwohnerinnen und Anwohner mit einbezieht. Aber das ist erstmal eine offizielle Ansage. Also ich habe das Gefühl, im Moment wird eher so ein leichter Annäherungsversuch gemacht oder so ein Kuschelkurs mit uns gefahren. Und es wird jedenfalls nicht so mit Räumung gedroht im Moment, sondern es kommen immer eher Ansagen, gemeinsame Lösungen finden und hin und her, aber natürlich keine konkreten Ansagen, was genau jetzt passiert. Ja, durch die Verlängerung der Duldung um ein halbes Jahr ist sozusagen, haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit und die Zeit und den Raum, diese Räume zu gestalten. Und ja, alles Weitere, was passiert, ich weiß nicht, ich würde jetzt auch sagen, Irving-Sola-Haus bleibt. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Über die Lebenslagen in Deutschland kann Mensch nicht oft genug diskutieren und Berichte verfassen. Wir haben uns also den Bundestag eingeladen, um mithilfe dieses höchst kompetenten Gesprächspartners zu Armut und Reichtum im Ländle Stellung zu nehmen. Ja, willkommen bei uns hier im Studio B. Der Deutsche Bundestag ist heute unser Gast. Und die Debatte um den Armuts- und Reichtumsbericht wird auch zugleich eröffnet. Die Tagesordnungspunkte sind Beratung mehrerer Vorlagen zur Armuts- und Reichtumsberichterstattung. Frau Kollegin Göring-Eckardt, Sie haben das Wort. Okay, ich sag mal, was Sie für Sätze streichen wollen oder gestrichen haben. Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Gestrichen. Einkommensspreizung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Gestrichen. Alleinstehenden mit Vollzeitstopp reicht der Stundenlohn nicht für eine Sicherung des Lebensunterhalts. Gestrichen. Was steht denn dann da noch drin? Zur Geschäftsordnung hat sich Kollege Volker Beck gemeldet. Ist es Wahnsinn, so hat es wenigstens Methode, wie die Bundesregierung mit dem Armuts- und Reichtumsbericht umgeht. Erst wird er dann getürkt. Ich gehe davon aus, dass damit auch Einverständnis besteht. Das erst M und dann Zensur und sich dann nicht einig sein. Kollege, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, die Mitglieder der Landesregierung gehören nicht der Bundesregierung an, haben keinen Bericht gefälscht und haben auch nicht Aufträge zur Streichung gegeben. Deswegen müssen sie nicht hier sein. Man ist sich hier heroben nicht einig. Trotzdem, Sie dürfen auch Platz nehmen. Das Thema ist so interessant, wichtig und spannend, dass alle da bleiben dürfen. Wirklich? Da bleibt? Interessant? Bitte schön, Dr. Zimmer-Sanders. Dankeschön, Herr Präsident. Zumindest eines darf man aber nicht unwidersprochen stehen lassen. Lieber Herr Gabriel, Sie haben behauptet, die Bundesregierung hätte einen Bericht zensiert. Das ist natürlich Unfug. Lassen Sie uns einen Blick in die Zahlen werfen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat berechnet, die Armutgefahr hat in Deutschland deutlich zugenommen. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten, unser Kollege Sigmar Gabriel. Bitte schön, Kollege Sigmar Gabriel. Jetzt reden wir mal über ein paar, nicht über Statistiken, sondern über Lebenssachverhalte. Denn das, was ja die meisten Menschen nervt an der Politik, ist, dass sie den Eindruck haben, wir hätten überhaupt keine Ahnung mehr davon, wie das im Alltag der Menschen aussieht. Und deswegen finde ich, sollten wir mal darüber reden. Herr Kollege, 6 Millionen Menschen gehen in Deutschland für weniger als 8 Euro in der Stunde arbeiten. Die Übersetzung lautet, wer Vollzeit arbeitet, hat am Ende des Monats nicht mal das, was jemand bekommt, der gar nicht arbeitet. Dann lassen wir doch das Nächste Arbeiten Rednerin einfach für sein. Die Fraktion Die Linke ist unsere Kollegin Frau Katja Kipping. Bitte schön, Frau Kollegin Katja Kipping. Dass in diesem Land viele Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, ist eine traurige Realität. Aber selbst hier versucht Schwarz-Gelb sich im schönen Pferd. Aha, nur Schwarz-Gelb. Wir halten also fest, Schwarz-Gelb lässt unerwünschte Abschnitte streichen. Ja, sie versuchen, diesen politisch wichtigen Bericht zu sterilisieren. Und das Ganze läuft nach dem Motto, ich mache mir den Bericht, wille, wie er mir gefällt. Was bei einem Kinderbuchheldin wie Pippi Langstrumpf vielleicht noch ganz nett ist, ist für eine Bundesregierung bloß noch peinlich. Da hat Frau Kipping wohl ganz recht. Diese Wahlkampagne-Debatte ist mehr als peinlich und wir entschuldigen uns bei unseren Zuhörern, geben jetzt zurück an unser normales Programm und schieben den Bundestag einfach ab. Können die sich nicht auch einfach in ein Glaskuppelhäuschen einsperren und zwischendurch ein bisschen Rauch ablassen? Dann blieb einem wenigstens dieses Gefasel erspart. Ach ja, ist das nicht jetzt auch unser Thema, dieses, wie heißt es nochmal? Das Konklave. Das was? Das Konklave, also die Papstwahl. Konklave, das kommt übrigens vom lateinischen cum claves, mit Schlüsseln also. Komisch, ich dachte immer, die würden eingesperrt und wären völlig ohne Schlüssel. Aber scheinbar haben sie sich ein Hintertürchen offen gelassen. Wir sollen jedenfalls über die Wahl des Papstnachfolgers reden. Papstnachfolger. Naja, gendern würde an der Stelle einen komischen Eindruck vermitteln, oder? Kann man wohl weglassen. Obwohl, wer weiß? Also ich habe letztens gehört, dass auch die katholische Kirche die Zweigeschlechtlichkeit überwunden hat. Ach ja? Mhm, aber leider in die falsche Richtung. Es gibt dort nur noch ein Geschlecht und Frauen müssen gucken, wo sie bleiben. Wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ach so, ja, die Papstwahl. Wie wird er denn nun gewählt? Ach, ganz einfach. Die weniger alten Kardinäle versammeln sich in Rom. Es gibt nämlich eine Altersgrenze von 80 Jahren. Was? Neben Sexismus auch noch Ageismus? Krasse Bande. Ja, und die stimmen dann ab. Ah ja, so ganz demokratisch also? Nicht ganz. Denn es gibt Wahlzwang. Und dann gibt es auch noch mehrere Wahlgänge. Nee, jetzt warte mal. Ich habe mal gehört, dass es der Heilige Geist ist, der den Kardinälen eingibt, wer der nächste Papst sein soll. Ja, das stimmt. Immerhin singen sie vor der Wahl, Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, um den Beistand des Heiligen Geistes zu erflehen. Das verstehe ich nicht. Wofür braucht der Heilige Geist denn da mehr als einen Wahlgang? Gibt er den Kardinälen unterschiedliche Tipps? Also die Deutsche Bischofskonferenz sagt Folgendes zu diesem Thema. Der Heilige Geist, der der Gemeinschaft der Christen von Anfang an geschenkt wurde und weiterhin geschenkt wird, wirkt nicht mechanisch und automatisch. Er will von den Gläubigen mit offenem Herzen und tiefem Glauben angenommen werden und wirkt dann in ihnen als Einzelnen und als Gemeinschaften in sanfter und eher unsichtbarer Weise. So wirkt der Heilige Geist zum Beispiel auch bei einer Papstwahl mittels Konsultation, Information und allen anderen Bemühungen der Kardinäle, den geeigneten Kandidaten zu finden. Ach so, das heißt, die Kardinäle müssen den Heiligen Geist auch wirken lassen, sonst passiert nichts. Aber wer derart in eigene Intrigen versponnen ist, bemerkt doch auch keinen Heiligen Geist, der ihm literweise eingeflößt wurde, oder? Also auf die Frage, welche Rolle denn die Intrigen im Vatikan bei der Papstwahl spielen würden, äußerte letztens der ecuadorianische Botschafter beim Vatikan im Radio die Ansicht, es sei allein der Heilige Geist, der die Wahl bestimme. Der scheint auch einige Hektoliter Intus gehabt zu haben. Während also der Heilige Geist über die Schlüssel der Papstwahl herrschte, werfen wir nun wieder einen Blick darauf, wo die Anarchie des letzten Monats tat. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Eine neue Anekdote fanden wir bei unseren Recherchen über eine Person, die die Süddeutsche als Wagner bezeichnete und dessen Identität als, so die Süddeutsche, Roter Wagner, nun in einem Buch zusammengestellt wurde. Zum Ende des Artikels sind Indizien dafür zu finden, dass es sich um den Richard Wagner mit dem Bayreuther Festspielen handeln muss. Dieser also soll mit Michael Bakunin in einer Nacht während des Dresdner Maiaufstandes im Frühjahr 1849 auf der Kreuzkirche gehockt und Flugis runtergeschmissen haben. Tja, Willi Richard, hättest dein antisemitisches Weltbild mal reflektiert und mit dem fliegenden Holländer ertränkt, wärst bestimmt auch mal bei einer netten Soli-Party zu hören. Naja, vielleicht. Wo wir gerade bei Untergang sind. NTV meint, Bulgarien versinkt in Anarchie. Na, wie stellt ihr euch das vor? Flauschige Kissen, Sonnenschein, Kuscheln? Im Ernst, das Land steht am Rand der Anarchie, heißt es weiter. Na, das wüssten wir aber und hätten schon längst eine Sondersendung produziert. Tatsächlich gehen anarchistische Bestrebungen momentan in nationalistischen Parolen unter. Zur Stadt der Anarchie kürt diesen Monat die Südwestpresse das am Mittelmeer gelegene Port Said. Die Wirtschaft stagniert, die öffentliche Ordnung zerfällt und Armut breitet sich aus. Und in keiner Stadt Ägyptens ist diese postrevolutionäre Mixtur aus Verzweiflung, Ratlosigkeit und Anarchie so präsent wie in Port Said. Muss es den Menschen doch immer wieder erstmal richtig dreckig gehen, bevor sie sich an das Experiment Anarchie heranwagen. Ja, Freundin, dann lasst mal den Kopf nicht hängen und zeigt den religiösen Spinnern, was Erlösung heißt. Der Fokus hat derweil eine neue anarchistische Strömung kreiert. Die Asphalt-Anarchie. Wir bezweifeln, dass sie einen beeindruckenden Stellenwert erlangen wird. Denn sie beinhaltet lediglich, dass ein Elternpaar in Russland ihr 8-jähriges Kind dabei filmt, wie es allein in ihrer Familienkutsche auf einer Landstraße eine Spritztour mit 100 Sachen unternimmt. Zum Schluss noch ein bisschen echte Unterhaltung. Stern.de übertitelt einen Kommentar zur Privatsendershow Zirkus Halligalli mit Joko und Klaas. Wer kennt sie nicht? Mit Goodbye Anarchie, Hello Kindergeburtstag. Hä? Sollte hier etwa Anarchie positiv und Kindergeburtstag negativ bewertet worden sein? Na, das wollen wir aber nun auch nicht, den Kids den Spaß verderben. In eine Stadt, in der Ende April, ganz im Ernst, noch mehr Anarchie als sonst zu finden sein wird, führt diesmal unser Linktipp. Die anarchistische Gruppe Mannheim und das Jugendkulturzentrum Forum laden ein zur zweiten anarchistischen Buchmesse. Und die organisiert die anarchistische Gruppe Mannheim in Kooperation mit verschiedenen Medienpartnerinnen, darunter der Zeitschrift der Anarchistischen Föderation, die Gaidau. Die Buchmesse, deren Webseite unter buchmessemannheim.blogsport.de zu finden ist, bietet vom 19. bis zum 21. April ein buntes Programm zwischen Buchvorstellungen, Vorträgen, Infotischen und Musik. Und welches Ziel verfolgen die MacherInnen der Buchmesse? Auf ihrer Webseite schreiben sie, die Buchmesse soll dazu beitragen, auch in der Rhein-Neckar-Region ein vielseitiges anarchistisches kulturelles Leben aufzubauen. Der Eintritt ist komplett frei und für eine Schlafplatzbörse ist ebenfalls gesorgt, sodass ihr gerne auch von anderen Orten anreisen könnt. Übrigens senden die Genossinnen von Radio Libertad, der anarchistischen Radiosendung in Mannheim, am Sonntag, dem 14. April, ein Special zur Buchmesse. Die Sendung könnt ihr online im Livestream mitverfolgen. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserem Blog. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Buchmesse. Besucht sie zuhauf. So, das war's für dieses Mal. Mir bleibt noch, euch auf unserem Blog aradio.blogsport.de hinzuweisen, wo ihr hoffentlich bald zum Beispiel einen aufregenden Beitrag zu emanzipatorischen Bestrebungen in Ägypten finden werdet. So, und jetzt erzählt alles, was ihr interessant fandet, gleich weiter. Ciao.